Welcher Tag ist heute? Dienstag. Wie jetzt? Aber was ist mit Sonntag? Und Montag? Und... Falls du dich fragst, welcher Dienstag gerade ist, keine Angst. Du hast keine große Gedächtnislücke. Außerdem bedenke die Zeitverschiebung. Die Leute meines Großvaters haben dich am frühen Sonntagmorgen aus deinem Haus entführt. Noch vor Mittag warst du in einem Flugzeug, das in der Nacht zum Montag in Shanghai gelandet ist. Nach amerikanischer Zeit. Durch die Zeitverschiebung war hier in der Stadt bereits später Nachmittag. Du warst immer noch betäubt und hast dir im Hotel die Nacht durchgeschlafen. Du behauptest also, du hättest mich bewusstlos einfach so über die Grenze geschafft? Was ist mit den Kontrollen am Flughafen? Erstens war das nicht ich. Das waren die Leute meines Großvaters. Und zweitens solltest du dir eins merken. Passkontrollen sind für den Drachensohn das allergeringste Problem. Er hat seine Möglichkeiten. Glaub mir das. Der Drachensohn? Damit meinst du deinen Großvater? Wer ist er? Ich spreche für den Drachensohn und ich sage dir, du wirst uns zu dem Versteck führen. Auf die eine oder andere Weise. Einverstanden. Ich wähle den einfachen Weg und kooperiere. Allerdings verlange ich, dass... Du bist nicht in der Situation, irgendetwas zu verlangen. Allerdings verlange ich, dass du mich hinterher freilässt und dass auch die Männer deines Großvaters mir keinen Ärger mehr machen. Ich werde mit dem Drachensohn reden. Vielleicht wird es ihn milde stimmen, dass du zur Vernunft gekommen bist. Wir müssen zuerst nach draußen.